funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. The funky divas here in the house. Wir haben 22:08 Uhr. Hallo Nachtschwärmer, hier geht's wieder ins Wochenende. Wir haben wieder jede Menge Gewinnspiele, zwei Reisen, eine Woche Paris und jede Menge CDs und machen wieder einen auf Internet. Da wollte ich noch einen ankündigen, ne? Sagt der Name Al Bundy was? Oh nein, ja. Okay, Stadtmeister, 4 Touchdowns in einem Spiel. Heute kriegst du Kontra, Al. Tja, jetzt ist mein Tag futsch. Ja. Ich hab's geschafft. Vor euch steht der Schuhverkäufer des Monats. Yay. Also alle mal herhören. Es ist sehr ernst. Ladies and Gentlemen, wir haben ernste Probleme. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Den gepflegten Blondinenwitz. Willkommen, liebe Freunde, euer Albtraum beginnt! Immer Power, immer Action, immer haarscharf am Rande des Abgrunds entlang. Also ran an die Kiste! Erste Sahne, immer freitags. You can get it if you really want. Wer jetzt nicht dabei bleibt, ist selber schuld. Der fantastische Freitag. Radio von hier, Radio and 22.22 Uhr. Ich nachschau mal, jede Stunde ein Gewinnspiel. Wie gesagt, zwei Reisen nach Paris, eine Woche. Und eine haben wir versteckt auf unserem Internetfeld. Und das ist eine ganz besondere Aufgabe. Da müsst ihr ein bisschen surfen. L, hä? Wie sieht's bei dir aus? Alles klar? Was zum Teufel willst du hier? Ich werde dich jetzt ins Internetfeld locken, ha? Computer zerstören das ganze Land. Computer und Frauen. Die sind sehr vergleichbar, Al, weil du bei allen beiden nicht weißt, wie man sie anmacht. Richtig. Ich bin an beiden nicht interessiert. Wir wollen euch raushelfen aus eurer absolut uncoolen Situation. Jetzt beginnt das Leben. 100% mehr Spaß. Der absolute Hammer. Der absolute Renner. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Hier geht's ab. Hier passiert's. Action. Showdown. Nein, Leute, macht euch auf was gefasst. Das ist der totale Abschuss. Hier gibt's alles, was das Herz begehrt. Hallo, Lachschwärmer. Attention. Attention, hier geht's ins Wochenende. Das ist der Remix von Alama. So, Nachtschwimmer. Also, nach diesem Song kommt unser erstes Gewinnspiel mit einem Musikzusammenschnitt. Aber es gibt auch parallel andere Gewinnspiele im Internet. www.charlie2000.de. Einmal gibt's eine Reise für eine Woche nach Paris. Und zwar ist auf der Homepage von Charlie 2000 seine Katze versteckt. Welche Farbe hat die? Das ist die Frage. Wenn ihr sie gefunden habt, die Katze, ist da ein Klick dran. Rein, anklicken, reinschreiben, welche Farbe, Adresse nicht vergessen. Eine Woche Paris. Dann haben wir noch eine zweite Möglichkeit. Gästebuch. Viertes Gästebuch bitte benutzen, die anderen sind voll. Viertes Gästebuch, einfach schreibt was rein. Jeder 20. bekommt eine CD. Wer doppelt reinschreibt, fliegt raus. Attenzione! Willkommen in Bandiana! Todo el mundo, en este segundo, la magia empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo, en este segundo, la magia empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo, en este segundo, la magia empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo, en este segundo, la magia empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo, en este segundo, la magia empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo, en este segundo, la magia empieza cuando la bomba estalla. Todo el mundo, en este segundo, la magia empieza cuando la bomba estalla. Arriba con los brazos, vamos, amo. Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Honey, I got rhythms I haven't used yet. Jetzt geht's los mit dem ersten Gewinnspiel. Wir brauchen Ihre Hilfe. Machen Sie mit beim Gewinnspiel. Jetzt kommt ein Zusammenschnitt. Ich brauche 5 Interpreten. 0138. 8000. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Unser Gewinnspiel. On the attack. To bring you sounds. Abounds. Get on the dance floor and pay attention. We'll take your brain to another dimension. Now, here it is. I know you can show me. Let's talk about. Brothers and sisters, our blood is the same color, so we should get all get down. Check it out. Could it be that I stand alone on my own, having nothing to fear, far away from home? Now my time is short, let me exercise your mind. Fly with me through the sky with an eye. I hear a cry past generations. I travel different nations, come closer to the man that you're facing. This is my plea and my say and my words. Vanish racism thoughts from your nerves. Explain the verb, stand up for what you believe. We shall all overcome and achieve. Think about the brothers and sisters who died and remember, know what love is and make a difference. In my life, there's been heartaches and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. Oh, I wanna know what love is. I want you to show me. I wanna feel what love is. I know you can show. Gotta stop all the hate and the shame that we're bringing. We all the same, we all feel pain. Some of us don't even know what will remain. This is the life that we're living. With a little respect, we should all be given. So here comes the question, no risk or doubt. Can you tell me what love is and what it's about? In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now, I've traveled so far to change this lonely life. Oh, I wanna know what love is. Oh, oh, oh. I want you to show me. Oh, oh, yeah. I wanna feel what love is. Oh, oh, oh. I know you can show me. the sun of the boulevard. Luxury resident to please the audience. It has no sense, but still have to do that dance. Not in days, getting down with honeys, dummies, bunnies with that money. He was the talk of the town, a prince with that throne. The king of the town, a leader with that throne. A broken dome, a soul with that bones. He lived alone, had no home, nobody he could call his own. Now he's gone, I'm feeling so much pain, so deep inside. I'm getting tired, I lost my pride. That's why I dedicate you this serenade. Wir haben 22.41 Uhr, hier läuft gerade unser Gewinnspiel. Kelly, komm! Kelly, Blondie Assistentin, sag mal die Nummer durch. Oh mein Gott, ich hab die Nummer vergessen. Ach, Kelly. Oh Gott, oh Gott. Gerade eben haben sie vorher gesagt. Da wird man echt nachdenklich. Da bin ich schon lange nachdenklich. Step into this school, like a freak show. Saw this fine young lady with weight like a Lito, asking for a name. She said ish, nish, but stands, pressing she does. I forgot I'm in a foreign land, but it didn't matter. Body language is the only thing that matters to us, and we were sipping white Russian. I told her she was fly, she started blushing. I said, forget it, you are knocked out with the concussion. I wanted diamonds, pearls, a world full of girls, a Lexus, and major interaction between the sexes. Ghetto pharmaceuticals were like my elevator. Now I'm dipped in ice on the 99th floor, kicking in the doors, only making major scores. Got my game running like the New York Knicks. Got stunts and tricks, I'm the man on hit. Packing all the heat, now I'm gonna hit. What you want, do you want what you get? When you get what you want, do you need it? When you get what you want, do you want what you get? When you get what you want, can you take it? Yeah. Nighttime is falling, I need to stop yawning, and I hope I wake up in the early morning. I lay my head to rest to release some stress. I close my eyes and happen next. I enter the twilight zone on my own, but I'm not alone. There is evil spirit lurking in the dark, trying to take my heart. The stars are out, the moons are bright, casting shadows over grave sites. Now where is Freddy? I know it's a nightmare, and the fool just wants to fade me, but I'm not going out like that. It takes more than Freddy to hold me back, to let him know that I'm not. Cause I'm powerful like a loaded gun. Immer noch unser Gewinnspiel. Hit me right. Down low. Down low. Hit me right. 1, 2, 3. Come on. Hit me right. get you up and hit the dance floor. Girl, I want nothing but pure satisfaction. The back of that ass, J. Kel be waxing. Now the timing is right and it's on the night. I be buying the Z, would that be alright? Let's say about 8 o'clock, huh? So you and me can hit the spot. Now it's on once again, a player's life. There's never at an end, my friend. Set the place for the love encounter. All up on the way, but first you gotta shower. You gotta be clean, if you know what I mean. Before we hit the sheets, before we hit the scene. Cause I'm freaking that ass tonight. You gotta be proper before you hit me right. Hit me right, we're gonna do it all night. Das müsste reichen. 0138 8000. Ruf mich an. Ist das alles? Natürlich nicht. Das fette Paket. Nur solange der Vorrat reicht. Angsthasen sollten Ohren sofort luftdicht verschließen. Radio. Oh! Der Wahnsinn! Radio. Volles Rohr. Ja, du hast recht, Charlie. Ja, der Wahnsinn. Radio Regenbogen. Sound hier. Ich finde es wunderbar. Ich kann mir dabei immer ganz befreit in die Hose machen. Der Wahnsinn! Und das Ganze wird auch noch live übertragen. Was für eine Blamage. What, der Wahnsinn! Da fliegen euch die Sicherungen raus. Hallo, Seffe? Hallo, Seffe? Haben wir allen voll im Griff? Nein, braucht man keinen Beta-Blocker nehmen, Chef. Nein, wirklich nicht auf Balder gehen, Chef. Hallo, Chef, Chef, hallo, hallo, Chef, Chef, hallo, Chef, Chef, allen Balletti. Hallo, Chef, Chef, hallo, hallo, Chef, Chef, hallo, Chef, Chef, allen Balletti. Hallo, Seffe, Seffe, Seffe, Seffe. Der Tore geht zu, runter Boot ist eingeklemmt. Hallo, hallo, Seffe, Seffe, Seffe, Seffe. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Alles valettig, keine Problem. Der Herr Stockermann kann nicht kommen. Hallo, Seffe, Seffe, hallo, hallo, Seffe, Seffe, Seffe. Hallo, Seffe, Seffe, allen Balletti. Hallo, Seffe, Seffe, hallo, hallo, Seffe, Seffe, Seffe. Allen Balletti, jawohl, um 22.50 Uhr. Ich grüße jetzt den Florian aus Urbach, nee, Stuttgart, ja? Ja, servus. Florian, hast du mir 5 Minuten reden? Ja. Lass hören. Rebels Against Racism. 1. Down Low. 2. Peter. 3. Superboys. 4. Rufi Tronco. 5, genau! Das ist der Titel! Florian, super! 17, klasse! Mega stark! Fett, Knaller, Spitze! Ihr seid ausgeschlafen, cool! Yay! Ladies and Gentlemen, welcome to the House Party. House is back. We are coming. Bounce is back, Brooklyn Bounce, die ganz neue. Ach, schon mal, ist alles klar bei uns auf der Homepage. Zwei Möglichkeiten zu gewinnen. Erstens mal, eine Woche nach Paris. Da ist irgendwo meine Katze versteckt. Und die heißt Schatz übrigens. Aber ihr müsst reinschreiben, da ist dann gleich zum Anklicken was dran. Was für Farbe hat die Katze? Und derjenige kann dann gewinnen einmal eine Woche nach Paris. Ferner gibt es die Gewinne jeder 20. im Gästebuch. Im vierten Gästebuch kann eine CD gewinnen. Super, wie finde ich das? Jetzt kommt die Werbung! Let's get wow! Kapische! Hey guys! Anyone know what you can do? The answer of your question is only Charlie 2000! And right on, baby! Wow! Morgen ist übrigens internationales Blondinentreffen Milchstädter See in Österreich. Ist das bekannt? Ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt. Aber da gilt jetzt noch was anderes. Am Samstag, den 26. September, ist Charlie 2000 mobil unterwegs in Hasloch. Und zwar Memory Pub. Da ist so Art Open Air beim Andexer Fest. Open Air Bühne, Beginn 19 Uhr. Samstag, 26. September. Und dann noch was nach Schirmer. Morgen ist der liebe Charlie im Amon Bruchsal Clubdiskothek. Da war ja vor kurzem eine Mrs. Vorentscheidungswahl. Und stellt euch mal vor, die Andrea Böhler aus Eppelheim Die hat ja damals gewonnen. Und da war gestern bei Pro7, bei Arabella, die Endausscheidung. Und die ist Mrs. Germany geworden. Die ist morgen da. Ab 23 Uhr. Fotoshooting und so weiter. Ja. This is the Mobile Roadshow. Disco Dips. Wir haben gleich volle Stunde, da gibt es Aktuelles. Da bin ich aber nachher gleich wieder da. Und in der nächsten Stunde, da trumpft Erl auf, wenn er sagt: Uns pinkelt keiner ungestraft ans Bein. Jetzt noch rausstellen. Erl, hast du jetzt übrigens deinen Sohn einen Computer gekauft wegen dem Surfen hier und allem? Hey, ich will mich doch nur weiterbilden. Ja. Dafür hast du doch deine aufblasbare Assistentin. Natürlich wie immer, James. Aber dann gnadenlos. Jetzt geht's raus hier. Genau, ihr habt keinen Popel in den Ohren. Hier ist der absolute Hammer für euch. Hier kommt Platz 3 der Dance Charts. Miss Shiva. Thank you. Ich habe erst eine Peitsche suchen müssen nach Schwimmer, dass der Song richtig geht. Und jetzt geht's los hier. Al, hörst du die Peitsche, ja? Gibst du dir ab und zu auch die Peitsche? Interessiert sich schon für sowas. Die doofe Witze-Ecke. Hallo Blondies. Hallo Kelly. Ach, die Kelly. So. Warum gibt es keinen blonden Lift, Boys? Ganz einfach, sie kennen den Weg nicht. Warum gehen Blondinen immer auf Zehenspitzen an Medizinschränken vorbei? Ganz einfach, sie wollen die Schlaftabletten nicht aufwecken. Nein! Was heißt Blondine auf Chinesisch? Das heißt dumm Ding. Dumm Ding! Oder was sagt eine Blondine, wenn ihr das Wasser bis zum Bauchnabel geht? Dann sagt sie, oh, das geht wieder über meinen Verstand. Das geht über meinen Verstand. Hey, Nachtschwimmer! Achtung, den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung. Hochspannung. Den ganzen Abend. Zwischenzeitlich 23.19 Uhr. Hallo Nachtschwimmer, hier geht's immer noch ins Wochenende. Wie gesagt, wir haben heute wieder zwei Reisen. Eine Woche Paris. Von Rainbow Tours. Die fahren wir uns überall hin. Zum Beispiel jetzt vom 18. bis 27. September nach Ibiza. Also Disco Queen und King Wahl. Nee, da war... Ja, da fahren sie hin. Und das Ganze für schlappe 444 Mark. Zum Beispiel, ja? Und hier gibt es jeweils eine Woche Paris. Wer möchte das nicht? Außer meinem Freund Al. Ich kenne ja mit Kelly hin. Oh. Kelly, wir zwei, eine Woche Paris. Ich darf gar nicht dran denken. Du wolltest ja mal nach Paris, Kelly, hast du mir erzählt, mit deinem Lehrer, oder? Damit habe ich einen Lehrer zur Pensionierung getrieben. Yeah. Und wie gesagt, die eine Reise machen wir übers Internet. Und da müsst ihr gucken, irgendwo ist auf den Seiten eine Katze. Welche Farbe hat die? Das müsst ihr eintragen. Entweder auf den Button. Viele gehen auch ins Gästebuch rein. Übrigens nur ins vierte Gästebuch reinschreiben. Aber egal. Oder auf den Button klicken, der bei der Katze ist, und beschreiben die Farbe von der Katze. Und da verlost man dann die Reise. Und wer im Gästebuch sich reinschreibt, jeder 20. bekommt eine Maxi. Übrigens, wenn ihr so durchsurft, werdet ihr da auch irgendwann mal Kelly finden. Zwischenzeitlich haben sie ja den PC angeworfen. Wie sieht's aus, Bunnies? Unsere Familienfinanzen in den Computer eingegeben. Also, Dad, sieh her. Hier auf dem Bildschirm erscheint jetzt gleich die Gehaltsliste von allen Berufen dieser Welt. Tja, und hier... Hier ist dein Beruf. Das ist nicht wahr. Mhm. Zeitungsjungen kriegen so viel wie ich. Das kann nicht sein. Zeitungsjungen können sich doch wenigstens ein Fahrrad leisten. Victor, es muss doch jemanden geben, der weniger verdient als ich. Ich weiß nicht, da müssen wir weit suchen wahrscheinlich, bis wir jemanden finden, wer weniger verdient als du als Schuhverkäufer. Hey, komm mal her. Ein pakistanischer Kameltreiber verdient mehr als ich. Ja, und höchstwahrscheinlich riecht er auch viel besser. Der kann sich auch Seife leisten. Das ist doch unmöglich, ha? Komm, jetzt lass deinen PC in Ruhe. Irgendwo auf dieser Welt muss es doch einen Menschen geben, der weniger verdient als ich. Muss es wirklich ein Mensch sein? Nein, es muss kein Mensch sein. Bud Bundy, hast du jetzt meine Homepage gefunden? Nein, ich surf schon den ganzen Abend durchs Internet. Bis jetzt Fehlanzeige. Und was machst du dann mit einem Bild von Pamela Anderson nackt auf einer Wasserrutsche? Ja, genau. Was machst du da? Nichts. Bis jetzt. Disco Dip. No more paparazzi. take a stand to this intrusion in private life. It's time to stop invaders who hunting children, friends and lives. No help from walls and fences, no escape from X-ray eyes. So, das hätten wir. Schwabikowski. Pfoten weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die Werbung. Warnung. Beim Hören dieser Nummer kann es zu einer leichten Gelbfärbung Ihrer Socken kommen. Okay. Schicksalsspezial. Du hast eine Umfrage gemacht? Naja, da ist gar nicht. Dich selber kann man keine Umfrage machen lassen, oder? Mann aus den Bergen verschnitt, du wirst staunen. Ja, lass mal hören. Bleib mal der ersten Fragen, den du auf der Straße gefragt hast. Wanni ist der Größte. Er ist mein Idol. Das ist getürkt, da bin ich mir sicher. 23:30 der Radio Regenbogen Verkehrsservice. Auf der A6 Mannheim Richtung Saarbrücken ist zwischen Enkenbach und Alsenborn und Kaiserslautern Ort Ost gesperrt. Es besteht eine örtliche Umleitung, die durch die Polizei durchgeführt wird. Im Landkreis Rastatt kommt es auf der B36, B500 und den Zufahrtsstraßen zum Baden-Airpark in Rheinmünster wegen einer Großveranstaltung zu Behinderungen. Bitte fahren Sie vorsichtig. Die Radio von hier mit der besten Musik. Radio alle Mithörer mal herhören. Es ist mal wieder soweit. Um Sendezeit zu schinden? Um dumme Fragen zu stellen? Nein. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen. Und gewinnen Sie einen unserer Preise, Sie Glückspilz. Und schon geht's los. Ja. Mach schon was, seid ihr bereit hier? Fertig machen zum Abschuss. Triebwerkzündung in 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Zündung. Jetzt geht's los! Jetzt geht's los! So. Der Weltraum. Und jetzt für alle, die Ballermann-mäßig im Urlaub waren, für die machen wir jetzt ein kleines Spezialgewinnspiel. Die werden sich gleich daran erinnern, an die Songs. Rhythmische Signale in einer aufgepasst. Form, die uns völlig unbekannt ist. Ich möchte tanzen. Ich möchte tanzen. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Wie gesagt, Ballermann Spezial 5 in der Breden werden gesucht. Zack, zack, hier! Alle Mann zum Ballermann! 5, 4, 3, 2! 5, 4, 3, 2! 5, 4, 3, 2! In der City, Hamburg, Köln, mach ich's mir bequem. Der Zug fährt heute pünktlich ab, das ist angenehm. Da knackt der Lautsprecher an der Wand, der Schaffner geht bekannt. Tuff, tuff, tuff, wir fahren in den Puff. Tuff, tuff, tuff, wir fahren in den Puff. Wir fahren jetzt nach Wuppertal und gehen in ein Bumslokal zu Freude. Doch nach Bielefeld, da haben wir nämlich vorbestellt. Tuff, tuff, tuff. Wir fahren in den Puff, Puff, Puff, Puff. Wir fahren in den Puff. Wir fahren jetzt nach Eiderstedt und spielen Captain Wasserbett. Dann fahren wir nach Oggersheim und schieben uns noch ein Nogger rein. Puff, Puff, Puff. Wir fahren in den Puff, Puff, Puff, Puff. Wir fahren in den Puff. Wir fahren jetzt nach Leverkusen, da haben die Mädchen Lederblusen. In München ist ne Domina, die Stiefel hat von Romika. Puff, Puff, Puff. Wir fahren in den Puff. Puff, Puff, Puff, wir fahren in den Puff. Puff, Puff, Puff, Puff, Puff. Ich bin mal wieder voll urlaubsreif und für die schönste Woche im Jahr buch ich ein Bierbomber der Schluckhansa nach Mallorca an den Strand von Arenal. Meine Frau wollte in Berge. Ich sag, umziehen kostet doch nur Geld. Und ich, besoffen in der Eiger-Nordwand, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Wir machen Vollpension auf Ballermann 6. Immer frisches Bier und keine Zeit für Sex. Wir machen Vollpension auf Ballermann 6. Blau wie das Meer. Wir machen Vollpension auf Ballermann 6. An der Theke steht Bar, doch die nehmen auch Scheck. Wir machen Vollpension auf Ballermann 6. Muskulät und Ex. alle, die aus südlichen Gefilden heimgekehrt sind, dieses Gewinnspiel. Eins kann mir keiner nehmen und das ist die pure Lust am Leben. Verseucht mir meinen Garten, die Schwefel, die er süht, und nebelt mir die Sinne. Durch die Küche, nur Magnetschwebebahn, haut mich in die Pfanne, füttert mich mit Rinderwahn. Und wenn es wirklich nötig ist, dann will ich nicht so sein. Schickt mich nach Mallorca. Keiner. alle, die zurück vom Urlaub sind. Ja, dies ist das Gewinnspiel hier. Zum Ballermann, auf Ballern dann. Und wir suchen 5 in der Brennen. Wir ballern hier, wir ballern da. Yes. Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor. Vamos a la playa, vamos a la fiesta, vamos al amor. Wir feiern. Problem. Durst ist im Zenit, ist fast genau wie am Äquator. Äquator. Vamos nos calas las vojas, las teledas picantes, machos en tomatos. Äquator. Hombre, ist das Mörder heiß hier. Und das Bad ist so voll, ey. Steigst du runter von meinem Handtuch und cremst mich lieber ein mit Sonnenschutzfaktor. Sonnenschutzfaktor. Ventilator. Äquator. Sonnenschutzfaktor. Alligator, Tabulator, Diktator, Benzinmotor, Gartentor, Monitor, Vibrator, Ofenrohr, Telefon, Terror, und jetzt im Chor. Schau mal, wie sieht's aus? Yeah. Machen wir noch was dazu hier? Yeah. Unser Gewinnspiel! Am Ballermann, da tobt das Leben. Wer nicht mitmacht, ist daneben. Promille gibt's nicht, die Eimer werden aufgetischt. Wir sind wieder voll gut drauf. Matthias, reiß die Hähne auf. Lass das Bier in Strömen fließen. Wir haben jetzt was zu begießen. Saufen bis die Schwarte kracht. Wir ballern durch die ganze Nacht. Am Morgen sind wir wieder heiter. Tanzen, singen, feiern weiter. Riesenwellen machen wir und tanzen auf den Tischen hier. Tina, Nicole und Paola wollen. Give it to me. 1000. So, 23:54 Uhr. Ich bin jetzt gelandet beim Andi in Schönberg. Nee, Kalf oder Kreiskalf, hast du gesagt? Ja. Wunderbar. Andi, hast du mir 500 Bretten? Ja, also es wären Guy Doofen. Ja. Wolfgang Petri. Genau. Costa Cordalis. Ja. Bellini. Jo. Und wenn ich alles weiß, DJ Quicksilver. Nein? Ja. Aber da waren ja so viele dabei, oder? Überleg ja. mal. Ja. Überleg mal, wer noch dabei ist. Musst du passen? Ja, leider. Das ist schade. Tschüss, Andi. Hallo Dennis aus Wallbronn, nee, Karlsruhe. Hallo. So, mach du die Runde voll. Einige hat er schon genannt. Okay, Gala noch. Gala! Das war's dann. Dennis aus Wallbronn. Super! Danke! Alle anderen legen bitte auf. Immer ab 22 Uhr und nur bei Unstop Radio. So, dann schon mal in der nächsten Stunde, weil jetzt gleich volle Stunde zum Aktuellen ist, gibt es natürlich wieder Gewinnspiele ohne Ende. Dann werden wir mal die Lösung machen. Ihr müsst immer noch hier fest im Internet die Katze, meine Katze suchen, der heißt Schatz, und die Farbe beschreiben. Daraus ziehen wir eine Reise für eine Woche Paris oder ins Gästebuch. Jeder 20. bekommt eine Maxi. Gästebuch Nummer 4, bitte. Und beim alles wieder Stress ohne Ende. Hallo, Dad. Hallo, Dad. Warum habt ihr mir nicht gesagt, dass eure Mutter Geburtstag hat? Dann wäre ich doch nicht gekommen. Weißt du, was uns an dir gefällt? Woher denn? Dass du alt bist, aber das ist okay. Ja, kein Problem für uns. Du siehst kein Jahr jünger aus. Ja, das hast du es wieder, ha? Gleich geht's weiter. Oh, bitte nicht. Das grenzt ja fast an Bestrafung. Gibt es hier vielleicht einen Arzt? Wir gehen zurück in die abgeschlossenen Anstalten. Schlechten Nachrichten! Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre! Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mamma mia! Charlie, nur noch 2 Sekunden! Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los! Jetzt geht's los, jetzt geht's los, jetzt geht's los! Oh, lass schon jetzt! Charlie, es geht los! 1, 2, 3! Anzeige! Hey, Nachtschwärmer, schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Da kam wieder die volle Begeisterung rüber. Power. Neu! Attacke! Checking on Flames. What hit your mind? Nur für Nachtschwärmer bei Radio Regenbogen. Thank you. läuft ja eine Wahnsinnsparty. Ach, schau mal, ich habe hier eine handsignierte von Checking and Friends Platte hier. Eine handsignierte. Und die werden wir verlosen. Nachher. Wir haben noch zwei Reisen. Zweimal eine Woche Paris. Und die werden wir auch noch an die Frau bzw. den Mann bekommen, ja? Von Rainbow Tours, die uns gespendet. Vielen Dank. Rainbow Tours führt überall hin. Zum Beispiel zu den Disco Queen und King Wahlen. Zur Meisterschaft in Lorette de Mar. Vom 28. bis 27. September nach Ibiza. Das Ganze kostet übrigens nur schlappe 444 Mark. Wer da hin möchte, kann beim Gordon anrufen. 07236-2527, wer da mit möchte. Ibiza! Olé! Sonic Experience ist das die neue. Wir haben 0 Uhr und 22. Darf ich das nochmal kurz mit der Homepage erklären? Wie gehabt, charlie2000.de. Da kommt ihr dann rein. Da müsst ihr mal suchen. Auf irgendeiner Seite ist Charlies Katze. Zwei Bilder. Einmal liegt sie auf dem Mischpult. Die hat sich nämlich auf Mischpulte spezialisiert. Und da liegt sie da. Was für eine Farbe hat sie? Das bitte, da ist dann gleich ein Klick dran, ein Button. Da bitte draufklicken, eintragen die Farbe, Adresse nicht vergessen. Und wir werden heute noch während der Sendung den Gewinner bekannt geben, eine Woche Paris. Ihr könnt euch aber auch ins vierte Gästebuch eintragen. Jeder 20. bekommt eine CD. Wer doppelt reingeht, fliegt leider raus. Wir haben schon einige schöne Bilder drin. Manche haben schöne Bilder reingemacht. Wunderbare. Auf dem zweiten Gästebuch oder dritten, da ist ein Bild von Kelly drin. Nachtschauer, das müsst ihr euch mal ansehen. Boah. Kelly, so habe ich dich noch nie gesehen. Doch einmal habe ich sie gesehen, Kelly. Das war schon aber Jahre her, oder? Ja, aber da war ich ein Baby. Mit den Ohren. Damit habt ihr wohl nicht gerechnet. Ja! Hello, baby. Back to their hometown, Surf City. Welcome. Ins Wochenende mit allerbester Laune. Die Radio von hier. Mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Hey, Nachtschwärmer. Ich finde, es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Es geht los! Yeah! Seid ihr bereit für unser Gewinnspiel? Es gibt Orte, da geht's nur ums Vergnügen. Schnell und präzise. Danach geht's heiß zur Sache. Heiß und heftig. Leidenschaft, die entspannt. Sind Sie bereit für ein kleines... Initialize Start-up Sequence. Wir suchen jetzt in dem folgenden Zusammenschnitt 5 Interpreten. 128.000. Und das sind jetzt alles Knaller. Within the next hour, we will transmit a non-stop audio presentation. Nur für unsere Nachtschwärmer. Music and digital technology. Board computer ready for system check. Separation of audio channels in progress. What are we going to drink? Gleich 0 Uhr 46. Jetzt kommen wir gleich wieder 100 anfangen. Wie heißt der Song? The Pitcher. The Pitcher und Drink. Drink. Was wollen wir trinken? So, Alexander aus Mönchzell. Zinsheim, Steinsfurt in der Nähe, ja? Ja, hallo. Hast du mir 5 in der Brenn, Alexander? Ja, auf jeden Fall. Also. Sascha. 1. Ludwig McNeil. 2. For the Cause. 3. Brandy und Monica. 4. Nana und Sweetbox. Jo, das ist richtig, Alexander. Ein echter Nachtschwärmer. Ein echter Nachtschwärmer. Geschafft. Er hat es geschafft, alle anderen legen wir auf. Mehr. Kommt nachher noch, mehr. pur jede Woche bei. Echten Bomben-Sound hier. Auf den fahr ich voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Hallo Nachtschwärmer, hallo El. Geh zur Hölle. Power, Power Play. Thank you. ein Hauptcomputer. Bitte Kurzschlüssel eingeben. Überprüfung. Kurzschlüssel in Ordnung. Sie haben Zugriff auf den Netzwerkknotenpunkt. Zugriff verweigert. Zugriff gewährt. Ich wusste es doch. Wer ist die Zielperson? Party Time. Und jetzt die große Superchance, Leute. Macht mit und gewinnt. Because I can do it in the mix. Knallhart, jetzt geht's um die Reise eine Woche Paris. Aufgepasst, dann schauen wir gleich jetzt los. Da kommt jetzt ein kleiner Zusammenschnitt. Das sind alles mal Kinderserien gewesen, oder sind es noch zum Teil? Ich brauche 5 Namen. Genau. Kinderserien aus dem Fernsehen. Hör mal her! Eigentlich ganz einfach, ha? Einer 15. Unsere Lieblingssendung. Die Party kommt jetzt erst richtig in Schwung. ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Action zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Pausenlos. Adrenalin pur. So, meine Leitungen glühen, das ist ja nicht normal. Ich grüße jetzt den Harry aus Kehl. Er ist aber im LKW unterwegs, ein Kapitän der Landstraße und zwar in der Nähe, in Frankreich bist du gerade, Mühlhausen, ja? Bei Mühlhausen in Frankreich. Ja, und die Verbindung ist einigermaßen gut für ein Handy. Jetzt bitteschön, 5 Namen brauche ich, 5 Sendungen. Ja, also das war einmal Vicky und die starken Männer. Ja. Dann die Heidi. Richtig. Dann die Bibi Langstrumpf. Ja. Dann der Pumuckl. Jo. Und der Glieglasner Witterbus. Ja! Eine Woche! Gratulation, Harry! Wunderbar! Absolute Spitze! Wunderbar! Ich habe immer noch eine Reise nach Schwemmer. Dann habe ich noch Checking. Habe ich noch zu verlosen. Die Handsignierte! Was haben wir noch hier? Ah ja, da habe ich hier noch einen Gutschein. Ja, das ist ja toll, den müssen wir auch noch verlosen. Modeschmuck, Fashion, Bijou, das Geschäft in Landau für Modeschmuck. Landau, bekannt über alle Grenzen seit Harald Schmidt. non-stop, non-stop, non-stop, non-stop, non-stop, non-stop, non-stop. Der Verfall beginnt. Charlie 2000 erscheint das Radio. So, jetzt geht die Party richtig los. Ich will jetzt alles wackeln sehen. Alle Hände nach oben. Come on. Weiber, Weiber. Sound. Ja, ganz klar. Aber einer hat er vergessen, einer hat er vergessen. Weiber, Weiber! Er begrüßte alle namhaften Frauen der Welt, aber hat er die eigentlich Weiber, auch dabei? Die eine, wie hieß sie wieder? Sag's mir, sag's mir. Oder Erna sagt mir, Dolly Buster. Die war nicht dabei, ja? Dolly Buster. Hallo, ich bin Dolly Buster. Hallo, Nacktschwärmer. Das hier ist eine Feier! War das. Null Uhr, pardon, 1:30 Uhr. Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Okay, jetzt wird's wieder ernst hier. Das macht jeden fertig. Dies ist unsere dunkelste Stunde. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm. Ich habe Angst, das bringt mich um. Einen Schwurf des Schreckens. Eine Party der Panik. Wahnsinn. Totaler und kompletter Wahnsinn. Aber auf den gepflegten Blondinenwitz. Aber Schuhverkäufer müssen draußen bleiben. Darauf muss ich bestehen. Alle noch ein schönes Wochenende. Al, was sagst du dazu? Was hältst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Ich weiß nicht, warum dass du sauer bist. Komm, wir sollten das mal besprechen, ha? Was könnten wir noch besprechen? Du bist einfach nicht lieb zu mir. Die Natur auch nicht, mach der Vorwurf. Manchmal könnt ihr auch die Woche über bei Charlie 2000 auf die Homepage gehen. Wenn ihr eine Frage habt, ich werde das dann persönlich beantworten. Die Adresse charlie2000.de. Und ins vierte Gästebuch bitte. Alle anderen sind voll. Ihr könnt aber auch eine normale Homepage schreiben. Ihr könnt auch ein Bild reinmachen. Wollen wir uns langsam verabschieden? Ja? Nur wenn es wirklich ein Abschied ist. Freunde, das war das Ende. Beautiful sight. We are happy tonight. Oh, bitte kann mich nicht jemand erschießen. Tschüss, Nachtschwärmer. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Und nächsten Freitag gibt's Power, das ist krass. Des Wahnsinns fette Beute. Gleich nach den Nachrichten. Yeah! Wir übergeben uns in der Sendezentrale. Kurz vor zwei das Wetter von hier. In der Nacht kühlt es ab auf 9 bis 7 Grad. Am Tage dann Wechsel zwischen heiter und wolkig. Gebietsweise kann es auch längere sonnige Abschnitte geben. Also nichts steht fest. Im Allgemeinen soll es aber trocken bleiben. Temperaturen im Rheintal, im Regenbogenland 16 bis 19, im Schwarzwald bei 13 Grad. Und die weiteren Aussichten wenig Wetteränderung. Allerdings soll es am Montag wieder etwas wärmer werden. Und tschüss. Radio Regenbogen 101,1 Nachrichten. Um zwei.